Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht, diesmal die Woche 2 2012 und gleich vorneweg. Sorry, dass die Soundqualität so schlecht ist auf dem Videostream. Es gibt hier ein komplett neues Setup und ja, da gibt es noch einige Probleme zu bewältigen. Ich hoffe, dass sich das in den nächsten Folgen dann erledigen wird und das besser wird. Ja, kann man nur hoffen. Es wird fieberhaft hier dran gebastelt. Das heißt, ich werde jede Sekunde meiner freien Zeit dazu opfern, hier zu schauen, wie das am besten klappt. Es ist allerdings, wie gesagt, nicht ganz so einfach, eine Fülle von Problemen. Nichtsdestotrotz, die Woche 2 2012 hat ja relativ turbulent angefangen in der Tech-Szene. Das hatte ich ja letzte Woche schon berichtet. 2012 geht es ja richtig rund. Und so ein paar Boten, was da vielleicht kommt in Zukunft demnächst, ist schon gesagt worden. Letzte Woche beispielsweise von den Sparkassen. Die haben nämlich tatsächlich das Unwahrscheinliche angekündigt, ja, dass sie NFC einführen werden, also diese Near Field Communication, das heißt eben berührungsfreies Zahlen, ja, mit ihren Karten. Das soll zusammen auf der EC-Karte sein, so ein RFID-Chip, und mit dem kann man dann eben bezahlen. Da habe ich mich natürlich erstmal gefragt, ja, ist denn heute schon Weihnachten wieder? Unglaublich. Aber nachdem ich das dann nochmal überflogen habe, hat sich dann, wenn man das auf das ummünzt, was eben in Deutschland zu erwarten ist bei solchen neuen Technologien wie NFC, kommt man dann schnell zu einem ernüchternden Ergebnis, zum Beispiel diese NFC-Chips in Karten. Ich habe mir so vorgestellt, super, Android-Handys haben ja auch diese NFC-Chips drin und dann kann ich, wie in den USA jetzt auch testweise passiert und seit Japan, ich kann es immer nur wieder sagen, gut 12 Jahren jetzt mittlerweile oder 11 Jahren, berührungsfreies Bezahlen möglich ist, ja, mit den Handys, so dass ich dann zum Beispiel mit meinem Nexus S, ja, schön wupp, überall bezahlen kann, ja, aber halt so einfach ist das nicht. Die Tatsache, dass NFC-Chips in den Sparkassenkarten oder vielleicht sogar auch in Karten anderer Kreditinstitute eingesetzt werden, heißt ja noch lange nicht, dass auch ein Handy zertifiziert wird zur Benutzung. Und das ist ein großes Problem offenbar. Ja, denke ich, wird es noch gehen. Ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt, dass in absehbarer Zeit die Sparkassen so fortschrittlich sind und auch Android-Handys, die einen NFC-Chip integriert haben, freischalten, dass die funktionieren mit diesen Bezahldiensten. Weiterhin etwas, was auch das Ganze fast schon wieder obsolet macht, ja. Es gibt eine Grenze pro Transaktion von 20 Euro. Also gut, wenn man einen Döner zahlen will, ja, das hat sich schon bei der Geldkarte gezeigt. Da nehmen die Leute halt eben Kleingeld. Ja, ganz einfach. Und die Händler, da sehe ich auch kein Bedarf bei den Händlern, dass sie dann wieder ein Gerät dafür installieren bei sich, das natürlich auch Geld kostet, eventuell auch Gebühren, da werden wir mal schauen, nur um Kleinstbeträge über eine neue Technologie abzuwickeln. Das stellen sich die Banken so vor, das haben die nämlich gesagt, so, dass man eben auch mal kurz eine Kleinigkeit irgendwo kaufen kann, ja, und dass dann eben das abgerechnet wird über dieses System. Aber wie gesagt, diese Kleinstbeträge, die werden nach wie vor am liebsten eben mit Bargeld bezahlt. Das Einzige, wo ich mir hier vorstellen kann, wäre vielleicht an Automaten, aber sind wir mal ehrlich, also die Automatentechnologie in Deutschland ist zum Schreien, zum Davonlaufen. Ja? Während beispielsweise in Japan mittlerweile alles aus Automaten zu holen ist, ja, vom warmen Tee, ja, bis zum was weiß ich, bis zum Schlüpfer. Ja? Um's mal, ja, es ist tatsächlich so. Kann man alles aus Automaten holen. Ja? Während sich bei uns das meistens beschränkt auf einen Coca-Cola-Automat irgendwo oder auf irgendwelchen halb kaputtgeschlagenen Automaten am Bahnhof, bei dem man, Süßigkeiten sich ziehen kann. Ja? Also ganz selten, dass mal ein Automat irgendwo innerhalb von Gebäuden zu sehen ist, wo mal was Vernünftiges zu essen drin ist oder so. Also zumindest mal ein vernünftiger Snack. Ja. Also da muss noch viel passieren und da sehe ich dann eben auch keinen großer Bedarf. Gut, die Getränkeautomaten von Coca-Cola ist vielleicht möglich, dass da sich ein Verwendungszweck findet. Ja. Und das allerdings genug ist für die Leute, das wird sich dann eben zeigen. Es wurde hier tatsächlich gesagt, zum Beispiel, es gab Versuche in Fußballarenen von Bayer 04 Leverkusen und Mainz 05 und dann hieß es eben, weil es schneller geht, in der Pause an die Getränke und an die Bratwurst zu kommen. Gut. Ja, ist ja gut. Nicht schlecht. Das wäre zum Beispiel ein Betätigungsfeld oder ein Anwendungsfeld für die NFC-Karte. Vielleicht gibt es auch noch was dann eben, sagen wir mal, mehr alltäglich ist. Und da gibt es eben durch diese Grenze eine ziemlich hohe Hürde. Wie gesagt, die Händler, die wirklich nur Kleinstbeträge abrechnen wollen, werden dafür zurückschrecken, sich neue Geräte anzuschaffen, beziehungsweise Gebühren zu zahlen für diese Technologie. Und die Leute werden sicherlich keinen großen Bedarf sehen, sich, was weiß ich, für 2-3 Euro irgendwo einen Döner oder Bratwurst oder was weiß ich zu kaufen, dass sie dafür dann eben so eine Karte unbedingt haben müssen. Während es zum Beispiel, wenn man das Grundweg machen würde, also zum Beispiel ähnlich wie bei der EC-Karte, ein Limit, sagen wir mal, 400 Euro Bargeld an Automaten, ja, oder 2000 Euro Limit, zum Beispiel Tageslimit für den Einkauf, ja, so könnte man das dann eher nutzen, so dass auch nicht nur jetzt ein neues Feld in Zukunft, die Kleinstbeträge, sondern eben auch bestehende Zahlvorgänge ersetzt werden können dadurch, weil dieses digitale Wallet, das Google vorschwebt, ja, wird mit einer Grenze von 20 Euro also sicherlich nicht funktionieren. Ja, das digitale Wallet, das heißt, man nimmt sein Handy mit und fertig, dann hat man seinen Schlüssel, seine Karte bzw. seine Bezahlmöglichkeiten mit, ja, was für heute schon geht, zum Beispiel durch Notes, also das G-Notes beispielsweise, seine Notizzettel, also auch keine Zettelwirtschaft mehr und so weiter. Rechnungen können direkt abgescannt werden und man kann sie aufbewahren und so weiter und so weiter. Also dieses sozusagen dieses mein Handy ist meine Brieftasche, mein Schlüssel, meine Kreditkarte zum Bezahlen. Ja. Das wird so nicht funktionieren, weil da muss man doch wieder dann Sachen mitnehmen, zumindest wenn man da was über 20 Euro holen muss. Lachhaft. Aber das ist immer wieder typisch bei uns. Schade. Weil wir schon gerade wieder von Google sprechen. Google hat jetzt weitere 217 Patente von IBM gekauft. Und das ist doch ziemlich, bezeichnend wieder, was da los ist. Insgesamt hat ja Google zweimal 1000 Patente von Google von IBM bereits gekauft und jetzt werden eben weitere dazukommen. Das ist eine faszinierende Sache. Google rüstet sich offenbar auf Größeres, ja, und das tut auch Not. Google hat bisher immer Patente als hinderlich für Fortschritt gewertet. Jetzt müssen sie Patente kaufen, weil sie von vielen Firmen angegriffen werden, einfach um sich zu behaupten. Und Google wird hier sicherlich, das wird nicht mehr lang dauern, auch gnadenlos dann losschlagen gegen die Firmen, die sie selbst angreifen, beispielsweise Oracle und Apple. Hier diese Patente, die jetzt hier gekauft werden, die 217 Patente, haben zwar jetzt nicht unbedingt jetzt speziell was für Android auf Lager, allerdings es gibt ein paar Sachen, die auch mit Voice over IP zu tun haben, ja, da drin, und auch allgemeinere Geschichten, so dass das alles darauf hinausläuft, dass die so viele Patente haben, beziehungsweise diese Patente haben, dass auch zum Beispiel, wenn Microsoft kommt, ja, dass die sagen können, okay, Moment mal, wir haben das und das Patent, also wenn ihr Microsoft Windows in Zukunft weiter so verkaufen wollt, ja, und nicht für jede Version von Windows uns Geld bezahlen wollt, dann ja, dann müsst ihr eben hier mal die Ballen ein bisschen flach halten, Und das wird dann wohl auch funktionieren. So funktioniert das eben bei den großen Firmen dort. Auch was Oracle anbetrifft, interessant, ist dabei ein Patent, dass die Verwendung von Java in Mobiltelefonen betrifft. Und auch da könnte dann passieren, dass dann Google, falls wirklich hier ein Urteil gefällt wird, dann Oracle gegen Google, dass zwar vielleicht Google an Oracle dann kräftig zahlen muss, aber im Gegenzug dann auch Oracle an Google zahlen muss oder jeder andere Handyhersteller, der zum Beispiel eben Java in seinen Handys nutzt. Das könnte wiederum dazu führen, dass dann Java nicht mehr bei anderen Handys benutzt wird, ja, weil da eben Lizenzforderungen fällig werden. Also das Spielchen, ja, ist nun mal ins Rollen gebracht worden. Der Krieg wurde ausgelöst, ich sag's immer wieder, von Apple. Und damit zieht Google in die Schlacht, und das war ein schwerer Fehler von den anderen Firmen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Den schlafenden Riesen sollte man eben nicht wecken. Do no evil ist eine Sache, ja, aber wenn es um die eigene Existenz geht, dann heißt es auch, dass es nicht böse ist, wenn man sich verteidigt, sondern was richtig ist. Und dann gibt es auch keine Gnade. Ja, ganz klar. Ja, dann ist noch eine Geschichte. Ich habe einen schönen Artikel auf Heise gelesen, der da lautet, warum das Netz nicht aus Europa kommt. Und eigentlich, ich habe den Artikel schön durchgelesen, es ist wirklich interessant und es stimmt auch, was da drin steht, größtenteils. Ja, ich konnte da nichts, kein Fauxpas entdecken oder so. Ich möchte es mal kurz zusammenfassen, ich möchte es mal kurz allgemein halten. Ja. Durch die skeptische Herangehensweise an neue Technologien in Europa, ja, vor allem in Deutschland, haben eben die Amerikaner locker das Wettrennen gewonnen, ja, obwohl die Erfindung eigentlich aus Europa kam, zumindest das World Wide Web, wenn man das so will, ja, von Tim Berners-Lee, aus dem CERN-Forschungszentrum, das damals dem DAISY-Projekt sehr zugetan war. Heute ist es ja, ist ja CERN hauptsächlich bekannt durch den LHC, den Large Hadron Collider. Und auch da muss man sagen, kann in den nächsten Jahren einiges an Innovationen erwartet werden, ja, so quasi Abfallprodukte von diesem Forschungsprojekt. Aber das Problem ist eben, dass die Verwertung von solchen Forschungsergebnissen, von solchen neuen Technologien eben in Europa kaum durchsetzbar ist, und deswegen werden sie sich in den USA oder Japan durchsetzen und dort dann die Firmen hauptsächlich nicht nur die Gewinne einfahren, sondern die Kontrolle haben über das Netz. Und das sieht man beim Internet jetzt ganz deutlich. Internet, internationales Netzwerk, aber im Prinzip die wichtigsten Server, die wichtigsten Root-Server, die stehen in den USA, und somit obliegt, könnte man fast sagen, das Internet der Kontrolle der USA. Sehr schlecht für ein internationales Netzwerk, sehr schlecht für ein freies Netzwerk. Auch in den USA geht es rund, mit SOPA zum Beispiel, wie man jetzt wieder sieht. Und somit sollte das eine Warnung sein, finde ich, auch für die Europäer, wenn sie sich weiterhin neuen Technologien, dem schnellen Fortschritt verschließen. Dann wird das Konsequenzen haben, weitere Konsequenzen haben. Ja, Europa verliert immer mehr an Boden bei neuen Technologien. Auch die, sag ich mal, kleine Start-up-Welle, die gerade aus Europa langsam aufflammt, die soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass nicht nur unsere Regierungen solche Projekte zum Tode verurteilen, ja, wenn sie weiterhin das Internet und neue Technologien als Teufelswerk betrachten, ja, sondern vor allem auch die Bevölkerung bei uns muss das akzeptieren, dass das ewige Rumheulen über Services, ja, egal ob Google, Facebook oder sonst irgendwas, ja, Street View Sachen, wo sowieso jeder Mensch von der Straße aus sehen kann, ja, wird bei uns zu einem riesen Brimborium gemacht. Und das führt eben dazu, dass die Technik-Skepsis in Deutschland nicht nur weiter steigt, sondern dass wir da eben auch uns selbst abhängen. Ja, und manche finden es gut, dass wir uns von diesem Technikzug abhängen, dieser Technikwahn, der muss endlich gestoppt werden. Ja, so höre ich das oft. Ja. Das heißt aber auch, dass wir dann in Zukunft den Anschluss eben verlieren. Den haben wir eigentlich schon verloren. Es gilt jetzt eigentlich, dass wir wieder wettmachen, wir müssen wieder aufholen, ja, in Europa. Und das kostet uns dann im Endeffekt Arbeitsplätze, das kostet uns Geld. Und das ist halt nun mal so, wenn man die Zukunft verschläft, dann wird man eben nur noch ja, das bekommen, was übrig bleibt. Das ist nicht gut. Das sieht wohl auch die Presse mittlerweile. Die haben nämlich große Probleme, ja. Aber nicht nur in Europa. Einige Verlage in den USA haben allerdings das schon großflächig erkannt und setzen ja jetzt immer mehr auf elektronische Medien, E-Books und so weiter. Ja, ich weiß, E-Books auch ein Thema bei uns. Nein, ich möchte lieber ein normales Buch haben. Ja, ist okay, klar. Ist auch nichts dagegen einzuwenden. Ist schön, ein Buch. Ja. Aber das heißt nicht, dass man deswegen dann E-Books zum Beispiel da verteufeln muss. Ja. Und die Verlage müssen auch kapieren, auch bei uns, dass E-Books eben die Zukunft ist und Bücher weiterhin als Nischenprodukt existieren werden in den nächsten Jahren. Und sorry, das ist nun mal so. Ja, und wer eben das aufhalten will, der verliert eben schon wieder dieses Spiel. Ja. Und es gibt aber auch in den USA Verlage, die das nicht ganz so verstehen oder versuchen, die Verluste, die sie natürlich jetzt einfahren bei den Printmedien, durch Preiserhöhungen wieder wettzumachen. Preiserhöhung in den Untergang, ja, wie beispielsweise die New York Times jetzt es getan hat tatsächlich. Also die New York Times hat den Preis erhöht und auf sage und schreibe Tageszeitung, wohlgemerkt, auf 2,50 $. Das ist in den USA ziemlich happig. Ja. Bei uns hört sich das noch so, wenn man das noch umrechnet, hört sich das noch so richtig gut an. Ja. Aber für US-Verhältnisse ist es natürlich eine Katastrophe. Und das hat auch Jeff Jarvis auf BuzzMachine.com dazu gebracht, darüber einen Artikel zu schreiben. Und ja, sagen wir mal, das Ergebnis ist genauso vernichtend von diesem Artikel, wie man sich das schon vorstellen kann. Er zeigt auch mal auf, wie sich die Preisentwicklung fortgesetzt hat. Ja. Interessant, wobei man natürlich die Inflation muss berücksichtigen, ganz klar. Es ist allerdings auch so, dass hier, glaube ich, sowas wie ein verzweifelter Versuch geschieht oder stattfindet, eben die Verluste wettzumachen, ja, die eben ganz klar bei diesen Printausgaben jetzt einfahren werden. Demgegenüber, die New York Times hat ein fortschrittliches, naja, sagen wir mal halbfortschrittliches System, um eben online diese Medien zu verbreiten. Dann kann die New York Times auch auf jeden namhaften Service abonnieren und von daher gibt es also die New York Times elektronisch überall. Und das ist auch schön und damit ist das, die, ja, sagen wir mal, die New York Times gesichert. Allerdings, so ein paar Sachen sind da drin, wo man einfach sagt, nee, so geht das halt nicht. Und die Printausgabe, die sowieso schon im Sterben liegt, langsam aber sicher, ja, hört sich jetzt so dramatisch an, nach wie vor kaufen Millionen von Menschen die New York Times, ja, also so ist es nicht. Aber man sieht, dass die Zahlen eben deutlich nach unten gehen. Und immer weniger Leute kaufen immer weniger Zeitungen. Und somit ist dann, beziehungsweise immer weniger Leute kaufen Zeitungen. Ja. Das andere wäre ja wieder positiv für die Presse. Also auf jeden Fall, es geht halt so nicht weiter. Ich finde, man sollte dann eher mal überlegen, ob man die Printausgabe nicht ja, vielleicht ein bisschen beschneidet, ja, oder eben auch durch Werbung wieder kreuzfinanziert. Wobei ist natürlich ein Teufelskreis, wenn die Nachfrage nach Printmedien zurücklässt, tun natürlich auch die Werbefirmen weniger inserieren oder beziehungsweise die Sponsoren, ja, etc. Es werden weniger Anzeigen geschaltet und so weiter und so weiter. Aber man muss langsam sich darauf vorbereiten, dass eben diese Papierzeitungen ein Nischenprodukt werden. Bei uns ist es natürlich noch ein paar Jährchen hin, wir sind immer ein paar Jährchen hinten dran. Das ist allerdings nicht gut, weil die Presse das bei uns noch nicht so wahrnimmt. Ja, und denkt, bei uns ging das genauso immer weiter, aber auch bei uns ist eben irgendwann Schluss. Man kann das vielleicht noch ein bisschen rauszögern, die Leute weiterhin dazu zwingen, indem man zum Beispiel Online-Angebote macht, die sowieso keiner haben will. Ja, und nur um zu sagen, ja, wir haben ja ein Online-Angebot, aber das will ja keiner. Ja, natürlich will das dann keiner, wenn die Konditionen lächerlich sind, ja, und das aus Absicht so gemacht wird, dass es eben keinerlei Einreiz bietet. Und das wird sich aber rächen, weil dann werden die Leute im Endeffekt weder die Printausgabe noch die Online-Ausgabe dann kaufen. Ja, das ist nur eine Frage der Zeit, bis das passiert. Weil Informationen, wie es so schön heißt, sucht, weiß nicht, wer das, hab das letzte Woche auch irgendwo gelesen, Informationen sucht mittlerweile den Benutzer. Nicht mehr der Benutzer die Information. Ja, also die Nachricht. Nicht die Information, sondern die Nachrichten. Und das heißt, im Prinzip sind die Zeitungen obsolet geworden. Man muss nur noch, man spekuliert quasi nur noch auf die Leute, die eben gewohnheitsmäßig die Zeitung haben wollen. Ein Muss ist es nicht mehr in unserer Zeit, um informiert zu bleiben. Alle Nachrichten kriegt man auch im Internet. Für lau sogar. Ja. Aber darauf kommt es nicht an. Für eine vernünftige, redaktionsbasierten Inhalt würde ich auch monatlich was zahlen, wenn es ein vernünftiges Online-Angebot gibt. Papierangebote sind uninteressant geworden. Das ist nur wieder, ja, Platz und Altpapier. So, und dann gibt es noch das Patentsystem. Ich glaube, ich werde das Thema verschieben auf nächstes Mal. Obwohl, ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Es sind ja erst 24 Minuten rum. Warum nicht? Gehen wir es mal an, weil es könnte sein, dass ich da ein bisschen ausholen muss. Patentsystem. Wir haben schon eben drüber gesprochen, über die Patente von die Google gekauft hat, jetzt wieder von IBM, um sich zu schützen. Und das ganze Hickhack, der ganze Patentkrieg, basiert eigentlich auf einem Patentsystem, das kaputt ist. Ganz klar. Und ich finde, deswegen muss das Patentsystem in der Form auch abgeschafft werden. Ob und wie ein neues Patentsystem geregelt werden könnte, das vermag ich nicht zu sagen. Aber was ich weiß, ist, dass es so nicht mehr weitergeht. Patente werden gebraucht von Firmen, um andere Firmen, sagen wir mal, Nachteile zu verschaffen, um den Erfolg von anderen Firmen zu hemmen. Patente werden benutzt, um kleine Firmen davon abzuhalten, Innovationen zu machen. Ja, weil das Patentsystem komplett unüberschaubar ist. Es gibt Trivialpatente, ja, bei denen die man eventuell bei allem, was man tut im Internet, irgendwie eventuell verletzen könnte. Also es ist immer alles immer eine Frage, wann eine Abmahnung kommt, wann man eben ein Patent verletzt. Ja. Das Ganze geht natürlich Hand in Hand mit dem Copyright, aber das darf man im ersten Sinne mal nicht verwechseln. Ich finde nämlich, dass ein Patent, dass wir überhaupt gar keine Patente brauchen, weil wir ein Copyright-System haben. Das Copyright-System ist bei uns ist das schon ziemlich heftig, ja, schon viel zu heftig, zu stark das Copyright für eine informationsbasierte Gesellschaft. Aber dennoch ist es vorhanden und damit ist das Patentsystem eigentlich sinnlos geworden. Ein Patentsystem sollte ursprünglich kleine Erfinder vor großen Firmen schützen, indem zum Beispiel kleine Erfinder, die was erdacht haben, können sich das Patent schützen lassen, ja, damit große Firmen das nicht einfach nachproduzieren können. Für die wäre das sicherlich kein Problem, so ein Produkt zu analysieren und dann eben nachzubauen. Und damit das eben nicht passiert, deswegen wurde das Patentsystem erschaffen. Mittlerweile ist es so, dass große Firmen sich ihre Sachen patentieren lassen, damit kleinere Firmen nicht nachbauen können, damit die kein Geld verdienen können mit der Idee, oder beziehungsweise mit der Idee ist das schon wieder so eine kritische Sache, ja, mit dem Produkt, das andere Firmen verkaufen. Sprich, die Firmen wollen Monopole errichten. Ja? Wir haben das Patent, nur wir dürfen das machen. Und wenn ihr das machen wollt, dann müsst ihr auch unwahrscheinlich viel Geld zahlen dafür, ja? Mehr oder minder, damit ihr das auch dürft. Gut. Und das führt dann eben zu solchen Geschichten, wenn dann eben noch Trivialpatente im Spiel sind, wie zum Beispiel viereckiges Ding mit abgerundeten Ecken, ja, ist dann eben, darf nur unsere Firma dann machen, ja, dann sind wir genau bei dem Punkt, wo man sagt, der Wahnsinn hat da eben jetzt begonnen und deswegen ist das Patentsystem nicht mehr, dient das Patentsystem nicht mehr dem Zweck, wofür es erschaffen wurde, ja. Und das ist auf jeden Fall zu vermeiden und deswegen müsste man das Patentsystem entweder komplett neu reformieren oder abschaffen. Wir brauchen keine Patente, vor allem keine Softwarepatente, vor allem keine Trivialpatente. Vielleicht sollte ein Patent auf reale Sachen erstmal beschränkt sein, materielle, reale Sachen, ja, plus eben ganz kräftige Hürden, die auch genommen werden müssen, um so ein Patent überhaupt zu bekommen, so dass zum Beispiel ein eindeutig identifizierbares Merkmal, das nicht zum allgemeinen oder zur allgemeinen Gepflogenheit gehört, sowas wie zum Beispiel ein viereckiges mit Glas versehenes Tablet, ja, das ist ein Riesenschwachsinn. Weil also da kann man nichts mehr dazu sagen, das ist einfach schlimm. Ja. Und da muss eben genau dagegen gehalten werden oder eben ganz abschaffen und das Copyright alleine ausnutzen, weil das Copyright sagt ja auch schon aus, dass man zum Beispiel Sachen nicht einfach duplizieren darf, nicht einfach kopieren darf. Und das gilt, dieses Copyright gilt auch für materielle Sachen, ja, insbesondere aber auch für Software. Das heißt, Softwarepatente, dann hätte man ja im, da hat man im Prinzip zwei Sachen. Einmal hat man die Patente und man hat das Copyright. Ja. Das ist eins zu viel. Entweder schafft man das Copyright ab, was nicht so gut wäre, weil das wiederum mehr die kleinen sagen wir mal Hersteller beziehungsweise auch im kreativen Bereich die kleinen Künstler strafen würde, das Copyright komplett abschaffen würde. Stattdessen, also Copyright ist ja, ne, das ist wieder ein anderes Thema, aber Creative Commons License hat auch seine Berechtigung. Die Patente, die sind vollkommen sinnlos. Ja. Das ist also in dem Sinne absolut nicht notwendig. Ja, vor allem eben nicht bei der Software. Gut, okay, also das meine Meinung dazu. Ich habe auch hier einen Artikel verlinkt auf Fan Destroyed. Wenn ihr also des Englischen mächtig seid, könnt ihr auch mal hier einen Artikel nachlesen. Auch dieses umfangreiche, ziemlich große Bild, was da drin ist, ist sehr, sehr interessant. Ja. Das zeigt nämlich mal eben die Probleme auf, ja, die es bei Patenten geben kann. Ja. 8 Millionen Patente wurden vergeben. Ja. 8 Millionen Patente, das müssen wir uns mal vorstellen. Und wenn jedes Patent nur eine halbe Stunde Werbung bekäme im TV, ja, dann wird das reichen für 456 Jahre Werbung am Stück. Schön, ne? 3 Millionen Patente warten auf ihre Bestätigung, ja, also die Anerkennung. Ja. Und es ist einfach Wahnsinn, was hier für eine Maschinerie im Gange ist. Ja. Das sind auch Sachen aufgeführt, wie zum Beispiel das Unternehmen 98% Patente haben von den Ideen von anderen Leuten und nur 2% dann die Ideen, die eigenen Ideen. Vielleicht sollte ein Patenthandel auch vollkommen unterbunden werden, auch wenn Google jetzt gerade was gekauft hat. Vielleicht sollte das komplett verboten werden, dass man eben eine Idee nicht weiterverkaufen kann und vielleicht auch, dass man dass so eine Idee vielleicht auch als solche behandelt wird eben nur. Naja, okay. Aber ich denke, da wird dieses Jahr sowieso noch rund gehen, was Patent und Copyright anbetrifft. So geht es jedenfalls nicht weiter. Wenn das so weitergeht, dann wird nicht nur die Technik aufgehalten, sondern dann werden große Monopole entstehen. Und das wird die Entwicklung von neuen Technologien extrem behindern. Und das kann man sich eigentlich nicht leisten. So, und zum Schluss noch, das Internet ist Menschenrecht. Oder sollte ich sagen, das Internet ist Menschenrecht. So soll die Betonung sein. Denn in der Tat hat mich ein Artikel in der New York Times sehr geärgert, die sagen, dass eben der Internetzugang kein Menschenrecht sein sollte. Ja. Und da habe ich auch wieder die Angst des alten Journalismus gespürt. Ja? Denn ich finde, das zielt geradezu auf den sogenannten Bürgerjournalismus. Ja? Der Internetzugang muss gewährleistet sein in einer modernen Welt. Ein Beispiel ist die Occupy-Bewegung, von der quasi vom Ort des Geschehens live berichtet wurde, auch wenn sich die anderen Medien lieber solidarisch mit Regierung zeigten und dann nur wenig brachten. Die Live-Bilder von den vielen Bürgerjournalisten vor Ort haben dann doch dafür gesorgt, dass eine gewisse Menge an Menschen zumindest aufmerksam wurden dahin. Und man sieht auch, wie wichtig das Internet ist, wenn so Regime wie beispielsweise in Syrien probieren, das Internet komplett zu sperren oder auch in Ägypten zeitweise, um eben die Leute von der Information abzuschneiden. Und das zeigt, dass es wichtig ist, dass die Menschen Zugang haben zu diesen Informationen im Internet. Und deswegen ist auch wirklich einen Punkt erreicht, wo man sagen muss, wenn man das Recht hat, seine Meinung frei zu äußern, man muss auch die Möglichkeit bekommen, um sie zu äußern in einer Welt der Elektronik. Denn was in der realen Welt vielleicht die eigene Stimme ist, das heißt, man kann rausgehen, ja, und kann auch seine Ideen rausschreien, ja, mit der eigenen Stimme, ja. Man kann Flugblätter verteilen, ja, strucken lassen, etc. Das ist möglich in der realen Welt. Aber wenn, und das ist eben so, wenn die Information in der digitalen Welt immer mehr an Wichtigkeit gewinnt. Und somit das reale Wort quasi an Gewicht verliert, dann muss allerdings auch geregelt sein, dass eben jeder die Möglichkeit hat, etwas digital zu veröffentlichen. Und das heißt, er muss die Möglichkeit haben, mit dem Internet zu kommunizieren. Und deswegen muss das Internet von der UN auch als Menschenrecht akzeptiert werden, der Zugang zum Internet. Etwas, was die New York Times hier sagt, nein, das ist ja nur ein Mittel zum Zweck. Ja, die Redefreiheit ist da nicht davon betroffen, wenn man keinen Zugang hat zum Internet. Und das ist eben doch so, weil eben sich in Zukunft immer mehr, ich sage immer in Zukunft, es ist jetzt schon so, dass sich alles quasi im Netz abspielt, das wichtig ist. Und wer eben durch die Stadt läuft und seine Meinung rausschreit, dass der eben nicht mehr genug Gehör findet, weil auch in den großen Städten dafür gar keine Möglichkeit mehr herrscht. Ja, wenn da an einem Ort 1000 Menschen stehen und jeder schreit seine Sachen hinaus, dann bringt das nichts mehr. Anders ist das eben im Internet, wo sich dann eben Schnellgruppen formieren können und dann eben die Meinung verbreiten können. Die werden auch gehört. Und dann kann auch in der realen Welt, wie zum Beispiel diese Occupy-Movements da zeigen, kann dann auch in der realen Welt das zur Schau gestellt werden. Hier beispielsweise ein interessantes Bild in dem Artikel, wo ich verlinkt habe. Bei der Occupy-Bewegung Wall Street, mit Occupy Wall Street mittendrin, ja, ein Tisch voll aufgebaut mit Laptops, von denen Leute berichten können und von denen auch live gestreamt wird und so weiter, und sich informieren können über die neuesten Entwicklungen. Das ist bezeichnend dafür, wie heute die Meinungsfreiheit genutzt wird, nämlich über das Netz und über das Internet. Und deswegen muss auch eben der Zugang zum Internet ein Menschenrecht darstellen. Auch wenn das vielleicht die Vertreter der alten Presse, die nur zu gerne sehen würden, dass der Bürgerjournalismus doch bitte dahin verschwindet, wo er hergekommen ist, dass der dann eben unrelevant wird. Weil wer keinen Internetzugang hat, der kann auch keine aktuellen Berichte bringen. Wer Internetzugang hat, der kann nicht aktuell Videos streamen von dem Geschehen, ja, oder schnell Artikel schreiben vom Ort des Geschehens. Die Journalisten können das dann, ja, aber eben nicht mehr die Bürgerjournalisten. Das ist dann eben schade. Und das war's dann auch mit der Rios Wochensicht für diese Woche. Und jetzt, wenn ich hier noch mein Outro finde, dann kann ich das sogar loslegen. So. Dann sage ich mal wenn ihr Fragen, Kritik, Anregungen oder Ideen habt für die Rios Wochensicht, dann könnt ihr mich erreichen unter rio@thenetcast.com oder noch besser, ihr geht auf Google Plus. Dort findet ihr die Rios Wochensicht. Einfach oben im Suchfeld Rios Wochensicht eingeben und dann seht ihr das. Und auch die Seite könnt ihr besuchen und dort Kommentare abgeben. Wochensicht.zenetcast.com ist dort die Internetadresse. Und damit sag ich dann, haltet die Ohren steif, bleibt gesund und bis nächste Woche. Tschüss.